Ein Sprecher des TVJK-Außenministeriums gab am 6. Juni in Bezug auf die Erklärung des Austritts aus dem Pariser Abkommen über die Klimaänderung durch die Trump-Administration auf die Frage eines Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur die Antwort. Darin hieß es: Am vergangenen 1. Juni erklärte Trump offiziell den Austritt aus dem Pariser Abkommen, denn es sei für die USA ungerecht und füge den USA-Bürgern die Schäden zu. Die Erderwärmung ist eine der ernsthaften Herausforderungen, vor denen die Menschheit gegenwärtig steht, und die Bemühungen um deren Verhütung begannen schon seit Dutzenden Jahren. Deren Ergebnis ist eben das Pariser Abkommen über die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen jedes Landes. Die Erklärung des Austritts aus dem Abkommen durch die USA verursacht jetzt weltweit die heftige Kritik. Der Austritt aus dem Pariser Abkommen ist ein Ergebnis der von Trump befürworteten Priorität der USA und der Höhepunkt des Egoismus und der moralischen Niederträchtigkeit mit der Absicht, allein Vorteil zu ziehen, auch wenn die ganze Welt zum Opfer falle. Zugleich ist es eine kurzsichtige und absurde Handlung, die daraus kommt, dass die USA nicht erkennen, dass es erst dann auch den USA nützlich ist, wenn die Umwelt der Erde geschützt ist. Die egoistische Handlung der USA bringt nicht nur den internationalen Bemühungen um den Umweltschutz schwere Konsequenzen, sondern verursacht auch den anderen Bereichen große Gefahr. Die Haltung der USA gegenüber der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel ist das repräsentative Beispiel dafür. Die USA sind nun mit ihrer feindseligen Koreapolitik allein nicht zufrieden und zwingen sogar die anderen Länder dazu, für die Sicherheit des eigenen Landes die Beziehungen zu unserem Land zu opfern, was eine äußerst ungerechte und gefährliche Handlung darstellt. Die Welt sollte nicht mehr nur skeptisch sein, sondern gegenüber der gefährlichen ideologischen Tendenz der USA, die zusammen mit der Trump-Administration erschien, die Wachsamkeit erhöhen. Es ist ratsam einzusehen, dass der blinde Gehorsam vor der Großtorei der Trumpfbande nur das gleiche Urteil mit sich bringen würde, wenn sie künftig vor dem Gericht der Geschichte stehen würde.